Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute mit Musik der französischen Band Magma. Die gibt's inzwischen auch schon 40 Jahre lang und das ist Grund zum Feiern. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Oh, Frühjahr 2005 gab es in dem Pariser Club Triton eine vierwöchige Veranstaltungsreihe, die der Musik einer einzigen Band gewidmet war. Die französische Band Magma um den Schlagzeuger, Sänger und Komponisten Christian Vander zelebrierte sozusagen ihre eigenen Bayreuther Festspiele. Ein Gesamtwerk von insgesamt etwa 8 Stunden kam dabei zur Aufführung. Jede der 4 Wochen war dem Repertoire aus einer bestimmten Entwicklungsphase der Band gewidmet. 5 Abende pro Woche spielte die Band auf, zur Feier von damals 35 Jahren Bandgeschichte. Dokumentiert wurde das Ganze natürlich auch in Bild und Ton in einer Reihe von 4 leider sehr kostspieligen DVDs des auf Magma spezialisierten Labels Seventh Records. Die Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge war ein Ausschnitt aus dem Stück De Futura, über die Zukunft. Komponiert wurde es von Yannick Topp, einem der großen Bassisten, die ihr Können in die Magma-Musik eingebracht haben. Yannick Topp spielte ursprünglich Mitte der 70er Jahre bei Magma. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums konnte er für die Reprise einiger Stücke aus jener Zeit gewonnen werden. Yannick Topp ist ein Allround-Musiker. Vor ein paar Jahren sah ich ihn mit einer eigenen Band in einem kleinen Club Jazzrock spielen. An einer LP von Gilbert Bécaud aus den 70er Jahren wirkte er mit und vermutlich der lukrativste Job für ihn war die Produzententätigkeit für Céline Dion. Nachzulesen in einem äußerst kenntnisreichen Magma-Artikel von Keith Moliné im englischen Magazin Wire vom April dieses Jahres. Magma nahm zwar anfangs auf Betreiben ihrer damaligen Plattenfirma auch 2, 3 Singles auf, danach gab es von ihnen fast nur noch längere Epen, 10-minütig, 20 Minuten lang oder 30. Aus der Anfangsphase der Band stammt das nächste Stück, Stoa. Komponiert wurde es von Christian Vander, erstmalig veröffentlicht auf dem Debütalbum von Magma 1970. Hier ist die Komposition in einer Live-Version vom Frühjahr 2005 aus dem Triton in Paris. Thank you. Akkorde, lyrische Momente von großer Zartheit, Free-Jazz-Elemente, E-Musik-Einflüsse und treibende Rhythmen. In dieser Mischung bis heute absolut einzigartig geblieben. Das war die französische Band Magma live anno 2005 mit einer Komposition von Drummer und Bandleader Christian Vonder, Stoa. Hauptsänger der Band war jahrelang Klaus Blasquez gewesen. Er konnte tiefsten Bass singen oder wie Ian Gillan in einer Orff-Oper klingen. Im Frühjahr 2005 war er nach längerer Pause wieder mit dabei bei den Reprisen aus der ersten Schaffensphase der Band. Neben den Gründungsmitgliedern Christian Vonder und Klaus Blasquez hauchten gerade Musiker einer jüngeren Generation dem Stück Stoa neues Leben ein. Die drei Bläser Rémy Dumoulin, Yannick Socal und Fabrice Toyon der Pianist Emmanuel Borghi, der unglaubliche Gitarrist James McGaw und Philippe Bussonnet Bass. Die ursprüngliche Studioversion von Stoa erschien 1970 auf dem Debüt-Doppelalbum von Magma. Mit diesem Doppelalbum begann auch die Geschichte des Planeten Kobaya und seiner problematischen Kontakte mit der Erdbevölkerung. Ursprünglich stammen die Kobayaner nämlich vom Planeten Erde ab. Ihre Vorfahren hatten diesen Planeten verlassen, weil kaum einer ihren Vorschlägen, wie der Untergang der menschlichen Zivilisation zu verhindern sei, Gehör schenkte. Dem Magma-Mythos nach wird dann auf dem neuen Planeten Kobaya eine höhere Zivilisationsform entwickelt. Entworfen wurde die Magma-Mythologie anfangs auch von dem Tontechniker und Produzenten Laurent Thibault. Christian Wonders Musikerkollegen waren in der ersten Phase noch häufiger mit eigenen Stücken auf den Platten vertreten. Ab Album Nummer 3, Mechanic Destructive Commando, wurden fast nur noch Kompositionen von Christian Wonders gespielt. Die Sprache, in der gesungen wird, ist eine Erfindung Christian Wonders. Sie heißt Kobaya, wie der neue Planet der Erdemigranten. Ich höre in den Wortschöpfungen Wonders auf Spuren diverser europäischer Sprachen, auch der deutschen. Christian Wonders ist im nächsten Stück auch als Gesangssolist zu hören. Hai heißt es, und danach geht es direkt weiter mit einer weiteren Wonders-Komposition, Zombies. ich komme stark. And he said in the lace, then he said on the lace. Oh, Thank you. Um Magma, die französische Band mit dem langen Atem, geht's in der heutigen Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Die letzten gut 25 Minuten wurden Ende Mai 2005 im Pariser Club Triton mitgeschnitten. Zwei Nummern waren gerade zu hören, die erstmalig Mitte der 70er Jahre auf LP erschienen waren. Hi von dem 75er Live-Doppelalbum und vom 76er Album der Track Zombies. Dieses 76er Album trug den Namen Udü Vudü. Neben Christian Ronder spielte eben noch ein weiterer Musiker, der Mitte der 70er Jahre zur Magma-Besetzung gehörte, der Keyboarder Benoit Wiedmann. Er war gerade unter anderem am Minimoog zu hören. Der Chorgesang kam von Ronders Frau Stella, ebenfalls seit Mitte der 70er Jahre dabei, von Antoine und Imiko Paganotti, Kindern des früheren Magma-Bassisten Bernhard Paganotti, und vierte im Gesangsbunde war Isabelle Feuillebois, die ebenfalls schon viele Jahre Teil des Magma-Kosmos ist. Die erste Soundcheck-Stunde zur Feier von 40 Jahren Magma geht so langsam zu Ende. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch ein kurzer Ausschnitt aus einem längeren Kernwerk des Magma-Övres, Mécanique Destructive Commando. Christian Ronder ist gleich erneut als Gesangssolist zu erleben. Vorspielen kann ich Ihnen dieses rare Dokument von Ronders manchmal ekstatischer Gesangskunst dank der Hilfe der Kollegen von Radio Bremen. Der Sender zeichnete am 6. Februar 1974 ein Magma-Konzert im großen Sendesaal auf. Dies ist ein erster Ausschnitt aus diesem Konzert. 1969 komponierte der Schlagzeuger und Sänger Christian Brondaire dieses Stück. Es heißt Kobaya und ist die allererste Nummer auf dem Debüt-Doppelalbum der französischen Band Magma. Die ersten drei Alben der Band waren eine zusammenhängende Trilogie. Erzählt wurde die Geschichte des Planeten Kobaya und seiner problematischen Kontakte mit der Erdbevölkerung. Zu hören war gerade nicht die LP-Version von 1970, sondern eine Live-Aufnahme von Stoa aus Paris von Mitte Mai 2005, veröffentlicht auf der ersten von vier DVDs, die die ganze vierwöchige Konzertreihe von Magma im Club Triton dokumentiert. Nicht im Handel erhältlich ist die folgende Aufnahme, die ich dank der Kollegen von Radio Bremen vorspielen kann. Radio Bremen zeichnete am 6. Februar 1974 ein Magma-Konzert im großen Sendesaal in Bremen auf. Dies ist ein zweiter Ausschnitt aus dem Bremer Konzert in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Los geht's mit einer Komposition von Christian Brondaire, Soviloy, ein Stück, das die paradiesische Stille der Nacht auf dem Planeten Kobaya besingt. Und danach direkt im Anschluss ein Stück von Bassist Yannick Topp, KMX B12. Soy, soy. Lemon rice, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy